24-7, 24-7, rollen Typen und sie fliegen. 24-7, 24-7, 24-7, ja, die Räder schieben Krise und das 24-7, 24-7, 24-7, OG Kusch kriegt übertrieben, sagt niemals, da wär zu viel drin. So groß wie die Campy Mutombo. Die Bitch liegt im Bett und das Geld auf meinem Konto. Das Geld auf meinem Konto. Schmuggel das OTM-Päckchen von Onko. Sportanzug Adidas, danke für Sponsor. Flieg wie ein Kondor, dreh hier grad durch, nein, und triffst auch kein Doktor. Fette Beats, harter Flow, miese Combo. Ich schau auf ihr Nacht, so als wär sie ne Bongo. Schmieden jetzt Pläne, ja, wir fliegen jetzt über die Schwere. Ich töte euch alle, vergiss keine Träne. Und wenn ich sterbe, dann mit goldenen Zähnen. 24-7, 24-7, Rollen, Typen und sie fliegen. 24-7, 24-7, 24-7, ja, die Hater schieben Krise und das 24-7. 24-7, 24-7, OG Kusch kriegt übertrieben, sagt niemals, da wär zu viel drin. Digi, 24-7, 24-7, baut Jibbelt für Jibbelt, Decho wie Maschinen, Crush, Haze, Lachflash. Schon nach dem Aufstehen geht die Kifferei los. Gib mir nen Biggie Beat aus, CB Bros, Lemon Haze und Dishy Nets. Und da macht nämlich nicht viel. Ne, ist nicht mein Stil. Smokebox, egal wo ich bin, all haze, everything, Digi Bop noch im Wesen. Rauch im Durchschnitt ein halbes Paket allein im Monat, aber kommt drauf an, mit wem ich unterwegs bin. Und wo ich unterwegs bin, denn wenn ich nach Bayern fahre, nehme ich nicht mal ein Paper. Fuck JC, fuck Diddy, fuck Schutt, nein, fuck Mainstream, ja, ja, ja. Ich seh Aliens, Digga, steig ins. Aber davor ab zum Casey. 24-7, 24-7, Rollen, Typen.